Kundgabe 5458. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.08.1952. Kraft des Lichtes von oben. Truglicht des Satans. Ein überaus helles Licht leuchtet, wo die göttliche Wahrheit zur Erde geleitet wird. Und wo Licht ist, dort ist auch der Weg deutlich zu erkennen. Und es kann der Mensch nicht fehlgehen. So also ist die Wahrheit der Wegweiser zu mir. Wahrheit aber wird nicht gern angenommen. Und daher gehen die Menschen oft Irrwege, wo sie den rechten Weg mit Leichtigkeit finden könnten. Es ist dies aber ein Zeichen, dass das Ende nahe ist. Denn am Ende wird die Finsternis so groß sein, dass niemand mehr den Weg zu mir findet. Denn der Satan wütet, wie er nie zuvor gewütet hat. Er weiß, dass seine Zeit um ist. Und er tut daher alles, um das Licht zu verlöschen, um den Weg zu verdunkeln, weil in der Finsternis er noch die Macht hat, während das Licht mich deutlich erkennen lässet und die Menschen mir verlangend die Hände entgegenstrecken, die den erleuchteten Weg wandeln. Mein Gegner sie daher endgültig verliert. Und so wisset ihr Menschen auch, dass und warum überall gegen die reine Wahrheit vorgegangen wird, die von mir selbst ihren Ausgang nahm. Ihr werdet nun verstehen, dass das Annehmen der Wahrheit eine Seltenheit ist, während in Überzahl die Menschen verwerfen, was allein ihnen zum Heil gereichen könnte. Ein Lichtträger kann zwar nicht angegriffen werden, weil ich selbst ihn schütze, doch von allen Seiten wird er bedrängt werden, das Licht fallen zu lassen. Durch Blend- und Truglichter wird man den sanften Schein des himmlischen Lichtes zum Verblassen bringen wollen. Man wird es oft verhüllen wollen, weil man den Schein fürchtet, so er die Nacht erhält, in der sich die Menschen wohlfühlen, weil sie das Licht scheuen in ihrer Sündhaftigkeit. Der Satan wird den Lichtträgern Begleiter schicken, die sich scheinbar in den Lichtschein stellen, doch wohlgemerkt es abzublenden suchen, dass es seine Wirkung verliere. Doch das Licht aus der Höhe hat starke Kraft. Es wird immer wieder den Weg erleuchten, der nach oben führt. Es wird die vielen Schatten und finsteren Gestalten verjagen, auf dass sie nicht bedrängen können, die mit mir zugewandtem Blick auf diesem Weg wandeln. Denn ob auch der Satan am Ende große Macht hat, meinem Liebelicht von oben erliegt er, und darum fliehen es alle, die in seinem Dienst stehen. Sie suchen Truglichter auf, die nur ihre Augen blenden und so die Finsternis noch stärker empfinden lassen als zuvor. Mein Wort ist Wahrheit. Mein Wort ist das Licht, das so hell erstrahlt, dass jegliche Unwahrheit aufgedeckt wird. Und darum braucht niemand die Finsternis zu fürchten, der mein reines Wort von oben aufnimmt in sein Herz. Über ihn hat der Satan die Macht verloren. Denn ich habe bereits von ihm Besitz ergriffen und werde ihn auch ewiglich nicht mehr aufgeben oder in seine Hände fallen lassen. Amen.